Hallo meine lieben Freunde, in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ich bin Reinhard Hirtler. Wie schön, heute Morgen, am Sonntagvormittag bei euch sein zu dürfen, in euren Wohnzimmern. Der Plan war ja, dass ich bei diesem Seminar sein hätte sollen, in der Gemeinde, im Glaubenszentrum Liechtenstein. Darauf habe ich mich riesig gefreut, so gefreut. Aber wir mussten eben aufgrund dieser Virusgeschichte alles absagen. Eigentlich habe ich geplant, letzte Woche noch nach Deutschland zu fliegen, also diese Woche, das war eigentlich der Plan. Ich habe schon den Flug gehabt, alles war eigentlich fertig, aber es wurde mir dann klar, dass wenn ich doch komme, dann kann ich 2 Wochen nicht aus Deutschland heraus und ich musste zurück in Brasilien sein, da wir einige Termine hatten. Ich möchte mich kurz vorstellen, für die mich nicht kennen, obwohl viele von euch mich ja bestimmt kennen, aber einige doch auch wahrscheinlich nicht. Ich bin Reinhard Hirtler, ich bin Österreicher, bin 59 Jahre alt, habe 10 Jahre in Amerika gewohnt, mein größten Teil meines Lebens in Österreich, habe 10 Jahre in Amerika gewohnt, wo wir auch Teil eines Dienstes waren, Morningstar mit Rick Joyner, und jetzt leben wir seit 6 Jahren in Brasilien. Ich bin Missionar, ich bin etwa 40 Jahren diene ich dem Herrn und habe mein Leben vor 52 Jahren Jesus Christus übergeben. Bin Autor von, ich denke, 16 Bücher, ich kann mich nicht erinnern, ob 16 oder 17 sind, ich denke 16 Bücher, einige davon auch auf Deutsch erhältlich, die könnt ihr beim Aufbruch Verlag finden in Berlin. Ich bin verheiratet seit 34 Jahren, im Oktober jetzt werden es 34 Jahre, verheiratet mit Debbie, einer Amerikanerin, ein Geschenk Gottes in meinem Leben. Wir haben 2 erwachsene Söhne, Daniel und Christopher, die leben in den Vereinigten Staaten. Letzten Samstag hätte unser Sohn Daniel heiraten sollen, aber die Hochzeit musste abgesagt werden, weil eben alle diese Feste untersagt wurden, auch in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Wir haben auch noch einen dritten Sohn, erst seit 4 Wochen. Wir haben einen Sohn aus unserem Waisenhaus adoptiert, einen 15 Jahre alten Sohn hier in Brasilien, wo wir leben. Wir sind seit 6 Jahren in Brasilien und vor etwa 5 Jahren, mehr oder weniger, haben wir die riesengroße Not gesehen hier in Brasilien. Ich habe wochenlang nur geheult, geheult, geheult, geheult, als ich gesehen habe, wie kleine Kinder missbraucht werden, als ich gesehen habe, wie 6-7-jährige Mädchen Prostituierte sind, weil sie hungrig sind. Und dieses Not gesehen, dieses Elend, dieses Leid gesehen, und unser Herz wurde so sehr zerbrochen, da haben wir uns entschieden, wir werden etwas tun und haben begonnen, Waisenhäuser zu bauen. Unser Ziel ist es nach wie vor, 100 Waisenhäuser hier in Brasilien zu bauen, und wir haben Waisenhaus- und Kindertagesstätten hier in Brasilien in verschiedenen Orten und sind auch in den Startlöchern, wieder 2 Häuser zu bauen, aber zurzeit steht ja alles hier, auch in Brasilien steht alles fest. Das tun wir mit Leidenschaft und mit Liebe. Und ich bin so dankbar auch für die Verbindung mit Glaubenszentrum Liechtenstein. Meine liebe Gerd und liebe Christina, wie sehr würde ich mich freuen, jetzt doch bei euch sein zu dürfen, euch zu umarmen. Ja, man darf wegen dem Virus nicht umarmen, aber ich würde euch trotzdem umarmen. Herzlichst umarmen, in die Arme schließen. Eine Verbindung, die Gott uns geschenkt hat. Lieber Michael, der uns so immer wieder unter die Arme greift und bei uns auf der Seite steht. Und so viele anderen vom Glaubenszentrum in Liechtenstein. Ich will jetzt nicht alle beim Namen nennen, weil dann vergesse ich womöglich einen und dann gibt es Probleme. Aber ich bin euch, dem Glaubenszentrum Liechtenstein, vom tiefsten Herzen dankbar. Wir sind so eng miteinander verbunden. Wir haben eine tiefe Liebe für unseren lieben Gerd und die Christina, wir haben euch so tief ins Herz geschlossen und wir sind überzeugt, dass das eine göttliche Verbindung, eine Verbindung, die jetzt nicht nur mit dem, was wir in Brasilien zu tun hat, sondern weit drüber hinaus, das werden wir erst in Zukunft sehen, was Gott da noch alles Großes Dinge tut. Also das bin ich, Reinhard und meine Frau Debbie, das tun wir hier in Brasilien. Eine letzte Sache noch. Heute Sonntag ist ein besonderer Tag. Nämlich heute ist der Geburtstag, nicht nur irgendein Geburtstag, der 40. Geburtstag der Susi Dittel. Meine liebe Susi, immer wieder haben wir per WhatsApp gesprochen. Immer wieder hast du mir Messages geschickt und Fragen geschickt, die ich dir beantworten durfte. Und es war immer schön, mit dir zu kommunizieren und mit dir zu plaudern. Und jetzt darf ich dir hier einfach alles Liebe zu deinem 40. Geburtstag wünschen. Genieß den Tag, feier den Tag und lass dich vom Herrn so richtig verwöhnen. Mögest du alles ergreifen, was er für dich am Kreuz bereits getan hat. Ich möchte einfach beginnen, jetzt zu beten, und dann werden wir vom Wort Gottes einiges lernen und euch mitteilen. Vater im Himmel, du bist gut, du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du bist nichts als gut, du bist vollkommen gut, du bist perfekt, Wir danken dir, dass du so gütig bist, dass du so großartig bist, dass du so liebevoll bist. Herr Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir danken dir für das, was du am Kreuz für uns gemacht hast. Danke, danke, danke, Jesus, für alles das, was wir von dir bekommen haben und alles das, was du für uns vorbereitet hast. Herr Jesus, wir danken dir. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist jetzt wirkt. Heiliger Geist, wir geben dir Freiheit, völlige Freiheit, zu wirken, zu fließen, zu sprechen, das zu tun, was du in deinem Herzen hast, auf deinem Herzen hast. Heiliger Geist, wir lieben dich und wir ehren dich und wir brauchen dich. Du bist derjenige, der uns die wahre Offenbarung des neuen Bundes bringst. Und nur du kannst alles das tun, damit wir es auch verstehen können. Wir danken dir, Heiligen Geist, und wir geben dir Freiheit. Amen. Ich habe viel nachgedacht darüber, was werde ich da predigen, was soll ich da sagen, was ist es, was ich am Sonntagmorgen diesen Leuten, keine Ahnung, wie viele zuschauen werden, aber können Hunderte sein, können Tausende sein. Einige der Videos, die ich aufgenommen habe, die wurden etwa 150.000 Mal angesehen. Ich glaube, einer sogar über 200.000 Mal. Also keine Ahnung, wie viele Leute diese Botschaft hier sehen. Aber ich habe sehr viel darüber nachgedacht und darüber gebetet. Und was ist das? Was ist das, was der Herr euch heute mitteilen möchte und was auf seinem Herzen ist? Und ich habe ein Wort für euch, was ein Wort ist, das mir persönlich sehr am Herzen brennt und das ich euch mitteilen werde. Und zwar, das sind die zwei Erzfeinde des Glaubens. Die zwei Erzfeinde, übrigens, ich bin in Brasilien, ich bin jetzt nicht live zugeschaltet, wir nehmen diese Predigt hier auf, darum sitze ich hier in Brasilien in meinem Wohnzimmer. Und es gibt zwei Erzfeinde des Glaubens. Und wenn wir diese zwei Erzfeinde des Glaubens nicht erkennen und auch nicht in unserem Leben konfrontieren und besiegen, dann werden wir immer limitiert in unserem Leben sein. Was ist der Glaube? Wenn wir vom Glauben sprechen, dann spreche ich nicht jetzt vom generellen Glauben. Ja, ich glaube, ich bin Gläubiger. Das sagen ja viele Leute. Ja, ich glaube eh. So, ich spreche von dem speziellen Glauben, von dem Glauben, der alles in mein Leben bringt, das Gott bereits für mich erwirkt hat, wofür Jesus bereits für mich bezahlt hat am Kreuz. Glauben ist ja etwas, was ganz wichtig ist im christlichen Leben. Wenn wir nicht ein Leben aus wirklichem Glauben leben, dann werden wir nicht alles das erleben, was Gott bereits für uns hat. Jesus hat am Kreuz so viel bezahlt. Jesus hat so einen hohen Preis bezahlt. Der neue Bund ist so stark, so radikal und so gewaltig, dass ich immer wieder erlebt habe, eigentlich wenige Christen ihn wirklich ganz und voll ergreifen. Gott sei Dank werden es immer mehr. Aber ich habe in den letzten Jahren Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende von Nachrichten bekommen über Telegram, über Instagram, über WhatsApp, über E-Mails. Tausende Messages. Und alle sagen immer wieder das Gleiche. Reinhard, ich bin Jahre, manche sagen, ich bin 30. Eine Dame hat mir gesagt, ich bin seit 40 Jahren Christ. Und seit 40 Jahren lebe ich als Christ. Aber erst jetzt, wo ich den neuen Bund wirklich gegriffen habe, erst jetzt spüre ich, dass ich wirklich begonnen habe, mein Christenleben zu leben. Erst jetzt erlebe ich Dinge, wonach ich mich jahrzehntelang gesehnt habe, aber die ich nicht erleben durfte. Und darum ist der richtige Glaube ist auch etwas Wichtiges. Nicht nur der richtige Glaube, sondern an das Richtige zu glauben. Nämlich zu glauben an das vollbrachte Werk des neuen Bundes. An das, was Gott durch Jesus Christus am Kreuz für uns gemacht hat. Und ich weiß, mir ist das völlig auch bewusst, ich bin jetzt seit über 50 Jahren Christ, mir ist das völlig bewusst, wenn wir vom Glauben reden, da gibt es gemischte Gefühle, da gibt es gemischte verschiedene Meinungen, da gibt es Dinge, die wir anders sehen und anders glauben. Mir ist das alles bewusst und das verstehe ich auch. Mir ist auch sehr bewusst, dass wenn wir vom Glauben reden, dass es da auch sehr viele Verletzungen gibt. Ich weiß das. Ich persönlich bin Gott sehr dankbar für das, was die sogenannte Glaubensbewegung im deutschsprachigen Raum getan hat. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da war ein Aufbruch auch im deutschsprachigen Raum. In Österreich, in Deutschland und in der Schweiz. Da war ein Aufbruch, was wir damals die Glaubensbewegung nannten. Da kam diese Bewegung hauptsächlich von Amerika, von Kenneth Hagin. Da kam diese Bewegung auch in den deutschsprachigen Raum. Und plötzlich haben viele Christen und viele Gemeinden begonnen zu ergreifen, dass wenn wir wirklich im Glauben leben, dann können wir Dinge haben, die uns eigentlich schon gegeben wurden. Dann können wir Dinge erleben, die wir bis jetzt noch nicht erlebt haben. Und dann war es, wie es mit allen Sachen geschieht, immer wieder durch die Kirchengeschichte hindurch, dass eben gewisse Sachen entweder ins Extreme gezogen werden oder missverstanden werden oder von anderen Leuten anders weitergegeben werden, wie es eigentlich dem Wort Gottes entspricht oder wie es eigentlich auch dem entspricht, was die Leute, die Gott besonders verwendet hat, eigentlich weitergeben wollen. So war es auch mit dem Glauben, so war es auch mit der Glaubensbewegung. Ich selbst habe immer wieder erlebt, wie Leute dann enttäuscht wurden. Ich habe immer wieder erlebt, wie Leute gesagt haben, Reinhard, ich habe geglaubt und es ist nicht eingetroffen. Oder Reinhard, warum hat Gott mich nicht geheilt, nachdem ich ja doch geglaubt habe? Und da gab es sehr viele Fragen und sehr viele Verletzungen und sehr viele Missverständnisse. Und das verstehe ich auch. Das verstehe ich auch sehr gut. Das bricht mir auch das Herz, da leide ich auch sehr mit. Aber wir kommen nicht darum herum, dass der wahre biblische Glaube ein Schlüssel ist, um das zu erleben, was Gott für uns hat. Hebräer 11, Vers 6. Ich habe ein E-Mail bekommen, wo mir gesagt wurde, Reinhard, du predigst so schön, aber du sagst die Bibelstellen so schnell. Sag sie etwas langsamer. Das werde ich jetzt tun. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Da steht Folgendes. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihm suchen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das heißt, wir können uns anstrengen, wir können uns abmühen, wir können geben, wir können unser Leben aufopfern, aber wenn wir all das ohne Glauben tun, dann sind wir Gott nicht wohlgefällig durch das, was wir tun. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel darüber meditiert und sehr viel darüber nachgedacht, über die Bibelstelle im Römer Kapitel 14, Vers 23, wo der Apostel Paulus sagt, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde oder alles, was nicht vom Glauben kommt, ist Sünde. Wenn wir uns diesen Vers einmal genauer anschauen und darüber nachdenken und meditieren und wenn wir dann zu dem Schluss kommen, dass wenn etwas nicht aus Glauben ist, dann ist es eigentlich Sünde. Und dann habe ich mir diese Frage persönlich immer wieder gestellt. Wie viele Gebete haben wir gebetet, die eigentlich nicht Gebete im Glauben waren? Die Gebete in der Hoffnung waren. Viele Leute haben Hoffnung und Glauben verwechselt. Wir haben uns oft so hineingesteigert in die Dinge, die wir selbst wollten, dass wir uns dann zum Schluss eingeredet haben, waren Glauben zu haben, aber in Wirklichkeit in der Hoffnung gelebt haben und nicht im wirklich biblischen Glauben. Hoffnung wird die Dinge nicht in unser Leben bringen, die wir durch den Glauben alleine erwirken können. Darum ist es wichtig, dass wir verstehen, der wirklich biblische Glaube, um dem kommen wir nicht herum. Es ist wichtig, dass wir auch verstehen, die Bibel sagt zum Beispiel im Hebräer 10, Vers 38, der Gerechte wird aber aus Glauben leben. Das heißt, Glaube muss ein Lebensstil werden. Glaube ist nicht etwas, was ich brauche, um bekehrt zu werden, nur. Natürlich brauche ich Glauben, um errettet zu werden. Natürlich brauchen wir Glauben, um erlöst zu sein. Keine Frage. Aber da ist genau das Problem. Viele Leute, die bleiben hier stehen. Viele Leute, die glauben, um zu errettet zu werden, um irgendwann einmal in den Himmel zu kommen, aber sie leben nicht ihr tägliches Leben aus dem Glauben. Schauen wir mal unser Leben an. Eigentlich jetzt nicht, ich sage unser persönliches Leben, obwohl du kannst das auch tun. Aber schauen wir mal generell das Christenleben an, bei uns in Europa. Ich sage jetzt bei uns in Europa, obwohl ich hier in Brasilien sitze, aber ich bin ja Europäer. Aber das Christenleben, das durchschnittliche Christenleben, wir haben vertraut auf so viele Dinge. Wir haben auf das vertraut, was auf unser Bankkonto kommt. Wir haben auf das vertraut, was die Gesundheitsversorgung uns geben kann und wie sie uns helfen kann. Wir haben auf den Staat vertraut. Wir haben so vielen Dingen und so vielen Menschen vertraut, aber so wenig Vertrauen in Gott gesetzt. Jetzt, wo alles erschüttert wird in Europa, jetzt, wo es eine Krise gibt und viele Menschen nicht mehr ein- und aus wissen, plötzlich merken wir auch, wie viele Christen erschüttert sind. Warum? Weil wir merken, dass in Wirklichkeit unser wirkliches Vertrauen nicht auf den gelegt war, dem wir wirklich vertrauen können, nämlich unseren Herrn Jesus Christus und unserem allmächtigen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben so viel Vertrauen hineingesetzt, hineingelegt in so viele Bereiche, wo wir eigentlich hätten Gott ganz einfach kindlich vertrauen sollen. Wir müssen ein Leben leben zu lernen, wo wir auch aus Glauben leben. Ich sage es so, Was ist die erste Reaktion in einer Krisenzeit, die wir haben? Eine gute Frage. Stell dir mal diese Frage. Das Erste, was in deinen Gedanken kommt, wenn du in einer Krise stehst, das Erste, wenn du schlechte Nachricht hast, was ist der erste Gedanke? Ist es nicht oft so, dass der erste Gedanke oft ein natürlicher Gedanke ist? Dass der erste Gedanke oft ein Gedanke ist, wie kann ich diese Sache jetzt im Natürlichen lösen? Ist es etwas Falsches, wenn wir Dinge versuchen, im Natürlichen zu lösen? Das will ich dann damit nicht gesagt haben. Aber sollte es nicht doch so sein, dass wir als Kinder Gottes, der erste Gedanke, der uns in jeglicher Krise kommt, ist, wie können wir diese Dinge vom Wort Gottes her im wahren biblischen Glauben lösen? Epheser 6, Vers 16 sagt Folgendes. Hier spricht der Apostel Paulus vom geistlichen Kampf und er sagt dir ab Vers 10, und letztendlich, meine Brüder, werdet stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Und dann spricht er von der geistlichen Waffenrüstung. Nach meinem Verständnis ein Bibelabschnitt, der von vielen, vielen lieben und wohlmeinenden Christen sehr falsch verstanden worden ist. Nach meinem Verständnis. Aber schau, er spricht dann im Vers 16 etwas ganz Interessantes an. Der Apostel Paulus spricht Folgendes. Vor allem aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Schau mal, wie viel Macht wurde doch dem Feind gegeben von uns Christen, nicht von Gott, auch nicht vom Wort Gottes. Der Feind wurde am Kreuz besiegt. Das Wort Gottes ist für mich sehr, sehr klar. Gott hat ihn am Feind besiegt, er hat ihn entwaffnet, er hat ein öffentliches Spektakel aus ihm gemacht. Und dann spricht der Apostel Paulus im Zusammenhang vom geistlichen Kampf. Und er spricht Folgendes. Vor allem, ich habe mir das angeschaut, im Original Griechischen ist es sehr interessant. Wenn es steht vor allem, dann bedeutet das, das ist wichtiger als alles andere. Schau mal, Paulus spricht vom geistigen Kampf. Paulus spricht von einer Waffenrüstung, vom Helm, vom Schwert. Er spricht vom Brustpanzer, er spricht von den Stiefeln. Und dann sagt er, aber vor allem, also wichtiger als jeder andere Teil der Waffenrüstung, das ist für mich so klar im Griechischen, wichtiger als alle anderen Teile der Waffenrüstung ist das Schild des Glaubens. Und dann sagt er auch uns, warum. Er sagt, mit diesem Schild könnt ihr auslöschen alle feurigen Pfeile des Bösen oder des Feindes oder des Teufels. Schau mal. Entschuldigung. Mit anderen Worten, die Bibel sagt Folgendes. Wenn ich meinen Schild in der Hand habe, was geschieht? Es gibt keinen einzigen Pfeil des Bösen, der mich treffen kann. Wenn ich meinen Schild des Glaubens festhalte, was bedeutet das? Es ist egal, wie viele Pfeile der Teufel gegen mich schießt. Keiner kann mich treffen. Sie prallen alle am Schild des Glaubens ab. Wie viele liebe und wohlmeinende Freunde habe ich auf der ganzen Welt? Wirklich, auf der ganzen Welt. Die immer wieder davon erzählen, wie sehr sie doch vom Feind angegriffen sind. Ich habe das früher auch geglaubt und ich habe auch viele solche Dinge erlebt. Ich habe sie erlebt, weil wir werden immer das erleben, was wir glauben. Das ist etwas völlig Logisches. Was wir glauben, das werden wir auch erleben. Durch das, was wir glauben, öffnen wir unser Herz für alle möglichen Dinge. Wenn der Apostel Paulus sagt, wenn das inspirierte Wort Gottes sagt, wenn ihr den Glaubensschild habt, den sollst du vor allen Dingen übergreifen. Das heißt, wichtiger als jeder Teil der Waffenrüstung ist dein Schild. Das Schild tut was? Mit diesem Schild kannst du jeden einzelnen Pfeil des Bösen auslöschen. Was mir hier so gut gefällt, ist Folgendes. Oh, mein Herz ist springt vor Freude. Schau, jetzt hast du ein Schild des Glaubens. Das Schild heißt Glauben, wahrer biblischer Glauben. Der Feind kann schießen, was er will. Er kann feurige Pfeile schießen von in der Früh bis in die Nacht hinein. Kann er Pfeile schießen, die sind voll von bösem Feuer. Die Bibel sagt nicht nur, dass diese Pfeile abprallen von deinem Schild des Glaubens. Schau, was die Bibel sagt. Du wirst sie auslöschen. Weißt du, was das heißt? Sobald der feurige Pfeil dein Schild trifft, prallt er nicht nur ab, er löscht aus. Das heißt, mein Glaube löscht das Feuer des Teufels aus. Nicht nur stoppt es, löscht es sogar aus. Wenn wir das erkennen, wenn wir diese Wahrheit erkennen, dann werden wir erkennen, dass der Teufel kann machen, was er will. Die Frage ist nicht, wie stark der Teufel ist, die Frage ist, was ich wirklich glaube. Ich weiß nicht, ob bei euch auch diese Theologie herumgegangen ist. Ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren, da kam so eine Theologie, ich weiß auch gar nicht, woher sie kam. Und ich will jetzt auch gar nichts irgendwie jemand ankreiden. Das will ich überhaupt nicht. Das ist das Letzte, was ich will. Ich will einfach die Sachen predigen, die ich vom Wort Gottes ja klar sehe. Aber in den 80er Jahren, da gab es so eine Lehre von den Waffenträgern. Und da wurde dann immer wieder gesagt, der ist mein Waffenträger, der ist mein Waffenträger. Und das wurde her vom alten Bund genommen, natürlich von David und Jonathan. Viele Lehren, die wir haben, die sind die Lehren direkt aus dem alten Bund übernommen, die im Leben eines Christens im neuen Bundes absolut nichts verloren haben. Und ich kann mich erinnern, da hatten die Pastoren, die hatten alle ihren Waffenträger mit uns. So der Jonathan, der hat die Waffen von David getragen, das war der Waffenträger. Und dann ging diese Lehre, überall kreiste sie herum. Und ich kann mich erinnern, ich habe da mal wo gepredigt auf einer Konferenz und da hat einer dieser Pastoren, das war die Frage, die er mir gestellt hat, eine der ersten Fragen, die hat gesagt, Reinhard, wer ist denn dein Waffenträger? Der hat seinen Waffenträger mir vorgestellt, das war ein Ältester in seiner Gemeinde oder einer der Leiter. Und der hat gesagt, Reinhard, schau, das ist mein Waffenträger. Wer ist denn dein Waffenträger? Und ich habe spontan geantwortet, meine Waffen trage ich selbst. Die lasse ich niemand anders tragen. Meinen Schild des Glaubens, den gebe ich nicht aus der Hand. Den halte ich selbst fest. Denn wenn ich meinen Schild des Glaubens nicht fest in der Hand halte, weißt du, was passiert? Dann werden die Pfeile des Bösen mich womöglich treffen, weil vielleicht mein Waffenträger etwas schläfrig ist. Oder weil vielleicht mein Waffenträger zurzeit die Hand runtergelassen hat. Freunde, was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Gott hat dir einen Schild des Glaubens gegeben. Der gehört mir, der gehört dir. Du hast diesen Schild. Und wenn du dieses Schild festhältst, dann gibt es keine Waffe des Feindes, die jemals gegen dich stehen kann. Glaube ist das, was all das, was Christus am Kreuz bereits erwirkt hat, in mein tägliches Leben hereinbringt und mich erleben lässt. Ich habe die letzten zweieinhalb Wochen, wo wir hier auch in der Quarantäne sind in Brasilien, da habe ich diese Zeit genutzt, um das Evangelium zu predigen. Der Herr hat zu mir vor einigen Wochen gesagt, ich muss anfangen, die sozialen Medien mehr zu verwenden. Ich habe eigentlich das nicht wollen, habe keine Freude daran, ich mochte das nie. Dann habe ich gesagt, okay, ja, das mache ich sehr gerne, ich gehorche dir gerne, nur ich brauche dann auch die Leute dazu. Und kürzeste Zeit später, ich glaube etwa eine Woche oder 10 Tage später vielleicht, da kam ein Geschäftsmann zu mir herein ins Wohnzimmer hier, der sagte, ob er kommen kann, er will, dass ich da bete für ihn und 2 Stunden mit mir verbringen. Ich habe gesagt, ja, du kannst kommen. Er kam bei der Tür herein und ich dachte, er kommt. Aber es kamen etwa 12 Leute bei mir herein. Er, seine Frau und etwa noch 10 andere Leute. Ja, ein Geschäftsmann, der sehr bekannt ist in Brasilien, sehr wohlhabender Geschäftsmann. Und wir verbrachten 2 Stunden miteinander und wir beteten miteinander. Und beim Rausgehen drehte er sich um und sagte zu seinem Team, das waren 6 Profis, die machen nichts anderes als vollzeitlich nur soziale Medien. Das machen sie für ihn und für seine Firma. Also das sind wirklich Top-Profis. Der drehte sich um und er sagte, wenn Rainer das will, dann kümmert ihr euch ab sofort um seine sozialen Medien und um sein Instagram. Ich habe gesagt, ja, das will ich. Vor einer Woche in etwa hat der Herr zu mir gesagt, ich soll das mehr verwenden, ich weiß nicht wie. Und die haben jetzt alles übernommen. Also die haben mein Instagram übernommen, die managen das jetzt. Und ich habe begonnen, Live-Sendungen zu machen. Und darüber zu lernen, über das Lernen, das Beten im Neuen Bund. Leider alles auf Englisch, Portugiesisch übersetzt. Und ich habe gemerkt, dass ich etwa von meinen, ich weiß nicht, 75.000 Nachfolgern, die ich auf Instagram habe, das sind etwa 5.000, die nicht Christen sind. Das neue Team, das der Herr mir eben geschenkt hat, die haben eine Umfrage gemacht unter meinen Instagram-Folgern, Nachfolgern, ich glaube, so heißt das auf Deutsch, auf Portugiesisch heißt Seguidores, auf Englisch heißt Followers. Die haben eine Umfrage gemacht, die sind draufgekommen, dass Tausende, die mir auf Instagram folgen, die sind gar keine Christen. Also habe ich begonnen, das Evangelium zu predigen, habe ich begonnen, das Wort Gottes mitzuteilen. Wir hatten innerhalb einer Woche, dürften wir bei uns hier im Haus 3 Taufen haben. Wir hatten letzte Woche 32 Personen bei uns hier im Haus und durften 12 Leute taufen. Herrliches Fest gab es da im Himmel. Und wisst ihr, und eines ist mir so wichtig, und das habe ich wiederum gesehen. Wir werden das haben, was unser Herz wirklich glaubt. Und nur der Glaube, der bringt das, was Jesus für uns am Kreuz bereits getan hat, in unser tägliches Leben. Und als ich begonnen habe zu lehren über das Gebet des Neuen Bundes hier bei uns in Brasilien, da gab es ganz interessante Reaktionen. Ich komme nicht mehr dazu, alle meine Mails zu beantworten und zu lesen. Ich komme nicht mehr dazu, alle die Nachrichten, die ich über WhatsApp und Telegram und Instagram komme, zu lesen. Ich habe die Zeit nicht mehr dazu. So viele kommen hinein. Täglich kommen Messages. Und ich habe diesen Leuten gesagt, ihr müsst sie lesen und wenn es ganz was wichtig ist, schickt es mir weiter. Das Herrliche ist Folgendes. Die viele Zeugnisse sind auf diese Art. Reinhard, seit 10 Jahren habe ich gebetet und gefleht und nichts ist geschehen. Aber jetzt, als ich verstanden habe, im nehmenden Glauben das zu nehmen, was Gott bereits für mich durch das Kreuz getan hat, habe ich ein Wunder erlebt. Eine Frau hat gesagt, ich habe schachtelweise Medikamente wegwerfen können, weil ich völlig geheilt bin. Die Zeugnisse über Wunder, die wir bekommen haben, waren unbeschreiblich. Eine Dame ist aus der Intensivstation rausgekommen, die ist in der Intensivstation gelegen und dort hat jemand die Live-Schaltung hineingeschaltet in das Krankenhaus. In Brasilien gibt es Dinge, die es auch sonst nirgendwo gibt. Und die Kraft Gottes hat sie in dem Augenblick geheilt. Die hat am selben Tag die Intensivstation und das Krankenhaus verlassen. Wir haben so viele herrliche Zeugnisse, weil plötzlich das im Glauben ergriffen wurde, was für uns bereits geschehen ist. Jesus sagt im Markus 9, Vers 23, und die mich kennen, ihr habt das sicher schon öfter von mir gehört, da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, wenn du glauben kannst, alles ist dir möglich, dem, der da glaubt. Für mich ist die Geschichte deshalb so toll, weil hier sehen wir genau, wie Jesus fühlt und denkt und wie wir auch oft fühlen und denken. Das ist die Geschichte, wo Jesus am Berg der Verklärung war und unten sind die Jünger, die 9 Jünger, weil 3 waren ja mit Jesus am Berg. Unten sind 9 Jünger und die versuchen, diesen Jungen zu heilen, diesen Dämon auszutreiben. Die versuchen, diesen jungen Mann, der von dem Dämon ins Feuer, ins Wasser geworfen ist, zu befreien und sie konnten es nicht. Und Jesus kommt dann runter und der Mann, der stellt Jesus folgende Frage, der sagt, bitte, wenn du kannst, dann hilf doch meinem Sohn. Habe Barme, tu was. Und Jesus, anstatt zu sagen, wie kannst du fragen, ob ich was kann? Natürlich kann ich. Hat Jesus ihm quasi die Frage zurückgeworfen. Und er hat gesagt, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der da glaubst. Also die Frage nicht, was Jesus konnte, die Frage war, was der Mann glauben konnte. Und Freunde, so ist es auch heute in unserem Leben. Wir stellen uns oft die Frage, Herr, was kannst du? Herr, was kannst du? Und der Herr stellt uns die Frage, mein lieber Freund, was kannst du glauben? Mein liebes Kind, die Frage ist nicht, was kann ich? Die Frage ist, was kannst du glauben? Darum, wir müssen immer Unglauben in unserem Herzen konfrontieren. Hör zu, in 40 Jahren, wo ich dem Herrn diene, habe ich gelernt, gemerkt, gesehen, und ich spreche von meinem eigenen Leben. Ich spreche jetzt nicht irgendwelche anderen Leute, ich spreche von mir. Eines der schwierigsten Dinge im Leben eines Christen, auch in meinem Leben, eines der schwierigsten Dinge, ist es, den Unglauben im eigenen Herzen zu konfrontieren. Das ist etwas so Schwieriges. Ich weiß nicht, warum es so schwierig ist, aber es ist so schwierig. Lieber eignen wir uns Theologien an, die irgendwie das erklären zu versuchen, warum wir das Wunder nicht erlebt haben, das wir erleben wollten oder vielleicht auch sollten. Und der Herr hat zu mir vor vielen Jahren gesagt, Reinhard, tröste niemals den Unglauben in deinem Herzen, immer konfrontiere ihn. Und ich habe gesagt, Moment mal, Herr, tröste niemals den Unglauben in deinem eigenen Herzen. Wer tröstet doch den Unglauben im eigenen Herzen? Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, meine Kinder machen das ständig. Die eignen sich Theologien an, um sich selbst zu trösten, wenn in Realität es Unglaube war, denen das nicht gebracht habe, was ich für sie vorbereitet habe. Und ich habe begonnen, auf mein eigenes Leben zu schauen. Und ich habe begonnen, mir da Fragen zu stellen. Und ich habe begonnen, in mich zu gehen und mit mir selbst ehrlich zu sein. Und da habe ich gemerkt, wie wir doch immer wieder versucht sind, unseren eigenen Unglauben zu trösten. Denn da fühlen wir uns besser. Anstatt ihn knallhart zu konfrontieren. Das schmerzt. Und das ist nicht einfach, das weiß ich, es ist nicht einfach. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen für mich persönlich und ich lade dich ein, auch diese Entscheidung zu treffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich Unglauben in meinem Leben immer konfrontieren werde. den werde ich entgegentreten, den werde ich konfrontieren. Ich habe ein tiefes Verlangen in meinem Herzen und das ist im Glauben so zu wachsen, im praktischen auslebenden Glauben so zu wachsen, dass ich in allen Bereichen meines Lebens ständig ihm Ehre bringe und alle Bereiche des vollbrachten Werkes des Kreuzes für mich annehme und für mich auch erlebe. Also wir müssen jedes Mal, wenn wir Unglauben in unserem Herzen sind, wirklich auf Konfrontationskurs gehen und nicht versuchen, ihn einfach wegzuerklären und wegzutrösten. Eine Minute des Gebetes im wahren Glauben, denke ich, hat viel mehr Wert, als eine Nacht durchzubeten in Intensität ohne wahren biblischen Glauben. Schau mal, was die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 58. Ein Vers, der eigentlich uns wehtun müsste. Ein Vers, der mir sehr wehtut und der uns eigentlich allen wirklich wehtun müsste. Hier sagt die Bibel, und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Jesus konnte nicht viele Wunder tun. Stell dir vor, der Sohn Gottes, stell dir vor, Jesus Christus, der auferstandene Herr, er konnte nicht viele Wunder tun in Nazareth wegen ihres Unglaubens. Oft haben mir Leute gesagt, oh Reinhard, wie schön wäre es doch, wenn Jesus physisch unter uns sein würde. Wie schön wäre es doch, in der Zeit gelebt zu haben, wo Jesus auf der Erde ging. Ich hätte einfach zu ihm hingehen können und gesagt, Herr, heile mich und ich wäre geheilt worden. Aber schau mal, Jesus war physisch in Nazareth. Jesus, der die Toten auferweckt hat. Jesus, der am Meer gegangen ist. Jesus, der dem Sturm geboten hat und der Sturm war still. Jesus, der alle geheilt hatte, die im Glauben zu ihm kamen. Dieser selbe Jesus war beeinschränkt und war limitiert wegen dem Unglauben der Menschen. Dieser Vers, der jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, ele me incomoda, sagt man auf Portugiesisch. Dieser Vers, der bewegt mich, der rührt mich auf, der wühlt mich auf, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wühlt es mich auf zu denken, dass mein Unglaube Jesus einschränken kann. Darum bin ich ja eine Person, die, ich bin auch überall dafür bekannt, über den Glauben radikal zu predigen. Darüber werde ich auch oft konfrontiert. Es gibt auch Leute, die sagen, Reinhard, du machst alles so einfach. Einfach glauben, glauben, glauben. Dein Leben ist so einfach. Hör zu. Wie soll ich denn einfach leben? Ich bin einfach eine einfache Person. Ich bin einfach, ich habe das einfach ergriffen, was am Kreuz für mich geschehen ist. Leute, die mich wirklich gut kennen, die da leben, wo ich lebe, die mit mir sind, die sehen, was der Herr tut, die sehen die Wunder, die sehen die Waisenhäuser, die sehen das Außergewöhnliche, das wir auch erlebt haben. Die Leute, die sagen dann nicht mehr, du machst das so einfach, glauben, glauben, glauben. Die sagen dann so, lehr mich auch so zu leben. Wisst ihr, ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich gesehen habe, alles, was Gott für mich vorbereitet hat durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, das kann ich nur erleben, wenn ich auch wirklich so glaube, wie das Wort Gottes es mich lehrt. Und darum, ich habe so viele Pläne. Ich bin 59 Jahre alt. Ich fühle mich wie 21 Jahre alt. Ich habe jetzt gestern musste ich eine Herzuntersuchung machen. Weil ich eine OP habe nächste Woche. Der Reinhard geht ins Krankenhaus, macht eine OP. Was ist denn das für ein Mann des Glaubens? Ja, genau, die mache ich. Seht ihr hier oben? Das sind relativ wenig Haare. Und mich stören die zwar nicht, denn mit 59 darf man weniger Haare haben, aber meine liebe Frau stört das so. Meine liebe Frau hätte es so gern, dass ich mehr Haare habe. Und ich habe gesagt, Liebling, wenn du das möchtest, für dich mache ich das. Allerdings habe ich nie vorgehabt, auch so eine Haartransplantation zu machen und dafür zu bezahlen. Das kostet ja Tausende Euros. Aber ich habe gesagt, ich mache das. Ich lebe wirklich einfach und simpel und im Glauben. Und nachdem ich gesagt habe, ich mache das, habe ich gesagt, Herr, ich danke dir für die Transplantation. Ich danke dir für dieses Geschenk. Zwei Wochen später kam ein Mann zu mir ins Haus. Dieser Mann, der hatte sein Leben Jesus zu geben die Woche zuvor. Und der Mann wollte, dass ich ihn taufe. Ich habe ihn in meinem Schwimmbad getauft. Und wusste nicht, wer er war, habe ich ihn zuvor noch nie gesehen. Und dann schickte er mir ein paar Tage später eine WhatsApp-Message, eine Video-Message und sagte, Reinhard, ich bin plastischer Chirurg. Ich bin plastischer Chirurg und ich bin spezialisiert auf Haartransplantationen. Und als ich bei dir im Haus war, als du mich getauft hast, habe ich gemerkt, du bräuchtest dringend eine. Du hast da oben schon schütteres Haar, könnt ihr das sehen? Und da habe ich mir gedacht, warum kommst du nicht in meine Klinik und machst du eine? Ich habe gesagt, zwei Fragen. Erstens, wie lange brauche ich, um mich davon zu erholen? Ich habe kein Interesse, dass ich 2 Wochen irgendwann im Bett liege und mich von irgendeiner OP zu erhole. Ich habe gesagt, erste Frage, wie lange brauche ich, mich davon zu erholen? Zweite Frage, wie teuer ist das? Dieser Mann hat mir eine Message zurückgeschickt, er hat gesagt, 4 Tage, dann bist du erholt. Und er hat gesagt, kosten tut es normalerweise etwa 5.000 Euro, jetzt umgerechnet. Aber er hat gesagt, für dich keinen Cent, denn ich möchte dir das als Geschenk geben. Also darum musste ich gestern eine Untersuchung machen für mein Herz, OP tauglich. Und die Leute, die haben gesagt, alles perfekt, du bist gesund, du bist fit. Ich habe ein Herz wie ein 21-jähriger Sportler. Hör zu. Warum? Nicht, weil ich so toll bin, so intelligent bin, so clever bin, sondern weil ich mich entschieden habe, dass ich werde das Leben ganz einfach im Glauben nehmen. Ich werde das nehmen, was Christus für mich am Kreuz erwirkt hat. Und ich will nicht einfach irgendwie anders leben. Ich habe Pläne, ich habe Dinge auf meinem Herzen zu tun. Ich habe vor, tausende Kinder von der Straße zu holen. Ich habe vor, Kinder, die vergewaltigt wurden, die keine Hoffnung haben, die keine Zukunft haben, von der Straße holen, ihnen ein Haus, ein Heim zu geben. Ich habe riesengroße Pläne. Und für diesen riesengroßen Pläne, die kann ich nicht anders führen, als im Glauben zu leben. Und wir erleben jede Woche hier in Brasilien mit der Arbeit mit den Kindern, jede Woche erleben wir, wie unwahrscheinliche Wunder geschehen. Wunder der Versorgung, Wunder der Heilung, Wunder der Befreiung, Wunder, Wunder, Wunder, Wunder. Wunder mit der Regierung. Einfach Wunder, wo Gott uns jede Woche erleben lässt, wie gewaltig es ist, ihm zu dienen, wenn wir wirklich im kindlichen Vertrauen leben können. Und jetzt kommen wir nach der Einleitung. Oh, das war eine lange Einleitung, lieber Reinhard. Ja, das war es, aber ich werde euch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Ich habe geredet mit der Leiterschaft in Liechtenstein und wir haben ausgemacht etwa 1 Stunde meine Predigt. Und dann werden wir schauen, auch in der nächsten Session. Wir werden ja Montag, Dienstag, Mittwoch, jedes Mal werde ich live dazu geschaltet sein. Die Veranstaltungen werden dann live sein. Montag, Dienstag, Mittwoch, 15.30 Uhr und 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Jeweils etwa 1 Stunde predigen, dann werden wir auch prophetisch dienen. Also noch habe ich etwas Zeit. Also hier, nachdem wir diese Einladung jetzt geschafft haben, dann möchte ich jetzt zu dem Punkt kommen. Was sind die 2 Erzfeinde des Glaubens? Denn wenn Glaube so wichtig ist, wenn Glaube eigentlich ein Schlüssel für mein Leben ist, um das zu leben, was Gott für mich hat, der einfache, simple Glauben, der das ergreift, was Gott für mich hat, dann müssen wir auch sicher sein, dass die Erzfeinde des Glaubens in unserem Leben und in unserem Herzen keinen Platz finden. Nach vielen Studieren der Bibel und nach eigenem Erlebten, das ich hier zusammengebracht habe, das studierte Wort Gottes und das eigene Erlebte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es 2 Erzfeinde gibt. Ich nenne sie Zwillingsbrüder. Jetzt versuche ich nicht, dieses Wort Zwillingsbrüder in der Bibel zu finden, denn das findest du nicht. Das ist so meine eigene Sache. Aber ich bin überzeugt, diese 2 Erzfeinde des Glaubens, die sind wirklich Ur- oder Erzfeinde, die müssen wir mit allen Mitteln aus unserem Leben entfernt halten. Entfernen und entfernt halten. Die sind Zwillingsbrüder. Normalerweise, wo du einen findest, findest du auch in der Regel den zweiten. Die sind so eng beisammen, die sind fast untrennbar. Was sind diese 2 Erzfeinde des Glaubens? Und wisst ihr, eine Sache muss uns klar sein. Wenn wir mit ungeteilten Herzen leben, dann werden wir auch die Dinge nicht erleben, die Gott für uns hat. Wenn ich ungeteilt rede, dann rede ich nicht davon, dass wir jetzt völlig perfekt, radikal, vollkommen leben, sondern dann rede ich davon, dass unser Herz ein Herz des ungeteilten Glaubens ist, des einfachen, simplen, ungeteilten Vertrauens. Und der erste dieser 2 Erzfeinde heißt Furcht oder Angst. Ich habe versucht, jetzt herauszufinden, was jetzt das Wort Furcht und Angst der Unterschied ist. Und wisst ihr, im Portugiesischen, da gibt es ja diese beiden Worte nicht. Da hast du entweder Furcht und Furcht. Das ist zu einfach. Aber in Deutschland haben wir dieses Wort Furcht und Angst. Furcht. Was ist Furcht? Wie schleicht sie sich in unser Leben ein? Und warum ist es so ein großer Feind? Furcht und Glaube vermischen sich nicht im selben Herzen. Furcht und Glaube sind Erzfeinde. Wenn du lernen willst, im wahren Glauben zu leben, dann kannst du Furcht nicht in deinem Leben, in deinem Herzen erlauben und tolerieren. Hör zu, ich habe eine Aussage gemacht vor kurzem, die hat viele Leute so richtig aufhören lassen. Und ich finde das gut. Manchmal ist es gut, wenn wir Aussagen haben, die uns aufwecken. Ich persönlich liebe es, wenn Leute sagen, die mir ins Herz fahren. Also ich persönlich finde es genial, wenn plötzlich irgendwo kommt eine Aussage und sagt, Moment mal. Ich persönlich mag das und ich hoffe, dass auch dich diese Aussage jetzt sehr stark trifft. Und diese Aussage, die ich jetzt gemacht habe vor ein paar Wochen, war folgende. Furcht ist Glaube. Moment mal. Furcht ist Glaube? Ja, Furcht ist Glaube. Schau, wenn ich an das glaube, was Gott gesagt hat, dass er entweder für mich tun wird oder dass er getan hat, wenn ich das glaube, dann heißt, ich vertraue, dass das auch passieren wird. Das ist Glaube. Furcht ist auch Glaube. Ich vertraue, dass die negativen Dinge zu mir kommen werden. Ich glaube, dass das Negative mich treffen wird. Leute, die leben in dieser Furcht, die glauben, dass der Teufel mehr Macht hat als Jesus. Leute leben in Furcht, die leben in Furcht vor dem Teufel. Die glauben, dass der Teufel ihnen was tun kann. Leute leben in Furcht vom Virus, die glauben, dass der Virus sie töten kann. Leute leben in Furcht von finanziellen Desaster. Die glauben, dass das finanzielle Desaster auch sie treffen kann. Wisst ihr, lass mich mal ganz ehrlich sein, ganz aufrichtig und ehrlich. In den letzten Wochen seit dieser Coronavirus-Krise, und das ist ja etwas, was der Herr mich verwendet hat, vor mehr als einem Jahr das vorauszusagen, das zu weissagen, dieses ganze Chaos in Europa, das da kommen wird, und mit dieser Geschichte jetzt, mit diesem Chaos, mit diesem Virus, das ja nicht in Europa ist, sondern weltweit, aber in Europa denke ich schlimmer, da ist Psalm 91 mehr herumgereicht worden als jeder andere Bibelstelle, zumindest was zu mir gekommen ist. Ich weiß nicht, von wie vielen Seiten habe ich Psalm 91 geschickt bekommen. Überall als eine schöne Grafik gemacht und was weiß ich. Aber hör zu, ich habe zu jemandem gesagt, du schickst den Psalm 91 jetzt überhaupt an jeden, aber du selbst lebst ihn nicht und du glaubst ihn nicht. Moment, Reinhard, das ist doch Weisheit. Es ist doch Weisheit, sich zu schützen, sich abzuschonden. Okay, ich will jetzt nicht gegen die Weisheit reden, das will ich nicht. Es ist alles, darüber geht es nicht. Aber es geht darum, glauben wir in unserem Herzen, dass wenn 1000 zu unseres Rechten fallen und 10.000 zu unserer Seite, dass es uns nicht treffen kann? Glauben wir das wirklich in unserem Herzen? Oder fürchten wir uns, dass wenn wir mit Leuten in Kontakt sind, die den Virus haben, dass wir dann doch krank werden und vielleicht auch an dem Virus sterben können? Das ist die Frage. Was glauben wir? Furcht ist Glaube. Wir glauben, dass diese schlechten Dinge kommen können. Wahrscheinlich wird euch das schockieren. Ich habe eine ganze Anzahl von Leuten umarmt, die den Virus haben. Ich habe gestern auf dieser Couch, wo ich jetzt sitze, auf dieser Couch, habe ich gestern für eine Dame gebetet, die den Virus hat. Die Fieber hat, die den Virus hat, voll ausgebrochen. Ich war in Wohnungen, wo Leute den Virus hatten. Ihr könnt denken über mich, was ihr wollt. Das überlasse ich euch gerne. Ich überlasse euch so zu handeln, wie ihr es wollt. Und ich bitte euch einfach, mich so handeln zu lassen, wie ich es will. Jesus hat sich nicht von der Leprakrankheit, vom Aussatz versteckt, obwohl es gesetzmäßig war. Laut Gesetz durfte er nicht dort sein, wo der Aussatz war. Denn der Aussatz war hoch ansteckend. Aber Jesus hat die Aussätzigen berührt. Warum? Denn er war sich sicher, dass die Kraft Gottes in ihm größer war als die Kraft des Aussatzes in den Aussätzigen. Ich sage nicht, ihr sollt nach meinem Glauben leben. Ich sage auch nicht, ihr sollt nach meinem Glauben handeln. Ich werde euch niemals richten und niemals verurteilen. Das werde ich niemals tun. Niemals, niemals, niemals werde ich das tun. Ich werde euch glauben lassen, was ihr glauben wolltet. Aber ich habe für mich entschieden, das war meine Entscheidung, dass Furcht keinen Platz in meinem Leben hat. Furcht ist so etwas Gefährliches. Furcht schleicht sich so leicht in unser Leben ein. Durch Furcht machen wir irrationale Entscheidungen. Wenn ich aus Furcht gehandelt hätte, was viele Leute eigentlich Vernunft genannt hätten, hätten wir heute keine Waisenhäuser. Wir haben das erste Haus zu bauen begonnen, ohne einen Pfennig Geld in der Tasche, ohne irgendetwas. Ich sprach kaum Portugiesisch. Wir hatten kein Geld und wir sagen, wir beginnen die Mauern aufzuziehen. Wir haben im wirklich kindlichen Gottvertrauen und Glauben begonnen, die Mauern aufzubauen, Ziegel für Ziegel einfach dahin zu schieben, um das erste Heim zu bauen. Immer wieder, ich sage dir ganz ehrlich, immer wieder ist in den letzten 5 Jahren, wo wir in den Weisen arbeiten, immer wieder hat Furcht versucht, in mein Herz einzudringen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wir haben das erste gebaut und nach etwa 4 Monaten ist alles kollabiert. Alles, alles, die Wirtschaft ist zusammengebrochen in Brasilien. Alles ist drunter und drüber gegangen. Wir hatten nichts außer schlechte Nachricht und schlechte Nachricht und schlechte Nachricht und schlechte Nachricht. Und ich war gerade in Europa, um zu predigen, als ich all diese Nachrichten bekam. Reinhard, jetzt wirst du ganz enttäuscht sein. Reinhard, jetzt wirst du, alle werden dich auslachen. Reinhard, du wirst deinen Ruf verlieren hier in Brasilien. Reinhard, die Leute werden, du wirst beschämt werden. Ich bekam Nachricht über Nachricht über Nachricht, dass alles jetzt Chaos ist. Unser erstes Kinderheim wird niemals stehen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung, die war oft buchstäblich, die war oft alle 5 Minuten, habe ich gesagt, ich schließe mein Herz für Furcht und ich schließe mein Herz für Zweifel. Furcht und Zweifel kommen nicht in mein Herz. Das ist die Arbeit des Herrn. Die Arbeit des Herrn, die geht voran. Die Waisenhäuser, die werden gebaut. Tausende Kinder werden errettet werden. Das werde ich nicht zulassen, dass Furcht in mein Herz eindringt. Wir müssen aufpassen, denn Furcht bringt uns dazu, dass wir Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden. Furcht bringt uns dafür, dass wir Handlungen und Entscheidungen treffen, die wir sonst nicht tun würden. Schau, was Jesus sagt über den Mann mit den Talenten. Jesus gab den Leuten verschiedene Talente und in Vers 25 spricht es von dem Gleichnis von den Talenten, die meisten Christen kennen. Vers 25 in Matthäus Kapitel 25, ich sage schon langsam, Matthäus 25, Vers 25, da sagt die Bibel von dem Mann mit dem einen Talent: Und ich fürchtete mich und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und wir wissen, dass dieser Mann gerügt und getadelt wurde vom Herrn. Warum hat dieser Mann sein Talent nicht eingesetzt? Weil er Furcht hatte. Furcht bringt uns dazu, irrationale Entscheidungen zu treffen. Furcht ist ein absoluter Ernstfeind des Glaubens. Es gibt verschiedene Gründe für Furcht. Das ist mir auch klar. Wir könnten ja das ganze Seminar lang nur über Furcht reden, aber das werden wir nicht tun. Ich habe gehört, ich habe das selbst nicht nachstudiert und nachgeforscht, aber ich habe mehrmals gehört, dass die Bibel über 300 Mal sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, über 300 Mal uns auffordert, nicht in Furcht zu leben. Und wisst ihr, wenn wir Furcht in unser Herz erlauben, Furcht tötet wahren kindlichen Glauben. Ich habe so viele Erlebnisse, wie Gott Leute verwenden wollte. Ich habe Leute im Prophetischen trainiert und immer wieder geschult. Ich habe Leute erklärt und auch sie geschult, wie man im Prophetischen fließen kann. Und als es dann darum ging, sie aufzustehen und prophetische Worte weiterzugeben, es war die Furcht, die sie lähmte. Was ist, wenn das nicht von mir ist? Aber das ist vielleicht doch gar nicht von mir. Sie hatten Angst, das weiterzugeben, das Gott zu ihnen aufs Herz gelegt hat und zu ihnen gesprochen hat. Ich möchte mal 4 Arten von Furcht kurz erwähnen. Es gibt dämonische Ängste, es gibt natürliche Ängste, es gibt selbst auferlegte Ängste und es gibt Ängste aufgrund von Erlebnissen der Vergangenheit. Also erstens dämonische Ängste, zweitens natürliche Ängste, drittens selbst auferlegte Ängste und viertens Ängste aufgrund von Erlebnissen der Vergangenheit. Meine liebe Freunde, woher die Wurzel oder was die Wurzel deiner Furcht ist oder wer die Furcht aus immer kommt, ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir erkennen müssen, diese Furcht ist zu überwinden und es gibt einen Ausweg aus dieser Furcht. Das ist das Wichtigste. Erstens, wenn zum Beispiel die Furcht etwas Dämonisches ist, dann ist die Lösung ganz einfach. Die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, ihm widersteht fest im Glauben und er wird von euch fliehen. Als Christ hast du dieselbe Autorität, die Jesus Christus hat. Da gibt es keinen Unterschied, da gibt es nicht weniger Autorität. Das heißt, wenn dämonische Fürchte auf dich kommen, wenn der Feind versucht, Furcht zu dir zu bringen, dann hast du die Autorität aufzustehen und sagst, diese Furcht, die nehme ich nicht an, die gehört nicht mir, die gehört dir, geh weg. Wenn wir das unsere Autorität einnehmen, dann ist es einfach ganz klar. Ich habe etwas entdeckt, was mir persönlich sehr viel geholfen hat. So geholfen hat. Ich habe ja als Kind und als Teenager mit unwahrscheinlichen Fürchten gekämpft. Was ich Ängste in meinem Leben habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe Angst gehabt vom Finsteren. Ich habe Angst gehabt, alleine zu schlafen. Ich hatte so viele Ängste. So viele Ängste hatte ich. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal im Flieger einsteigen musste. Ich war schon erwachsen. Ich saß im Flieger. Ich klammerte mich an auf den Seitenarm, auf den Armlehnen des Fliegers. Ich hatte panische Angst, dass ich den Flieger vielleicht abstürzen könnte. Ich hatte viele, viele Fürchte, viele Ängste. Ich hatte panische Angst vor Hunden. Auch kleinen, klitzekleinen Hunden hatte ich panische Angst. Und eines Tages hat der Herr zu mir zu reden begonnen, um die Fürchte, die Ängste zu überwinden. Und ich habe begonnen, das im Hebräischen zu studieren. Und als ich begonnen habe, das im Hebräischen zu studieren, da habe ich gesehen, dass eigentlich, wenn die Bibel sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, und habe ich gesehen, dass das immer in einer interessanten Grammatik geschrieben wurde, da wo ich es nachgeforscht habe, nämlich in der aktiven Grammatik. Das heißt, Gott spricht nicht ein Gefühl an, Gott spricht eine aktive Handlung an. Schau, wenn Furcht ein Herz ergreifen zu will, wenn Furcht versucht, ein Herz zu ergreifen, dann haben wir oft den Fehler gemacht. Wir kämpfen gegen dieses Gefühl. Wir widerstehen diesem Gefühl. Wir tun alles, um dieses Gefühl zu überwinden. Und ich denke, das ist der falsche Ansatz. Warum? Wenn die Bibel sagt, fürchte dich nicht, sagt die Bibel nicht, erlebe nicht das Gefühl der Furcht. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, fürchte dich nicht, das heißt, mache keine aktive Handlung aufgrund dieses Gefühls der Furcht. Oft habe ich Furcht gefühlt in meinem Leben. Und immer wieder hat diese Furcht mich besiegt, bis ich erkannt habe, dass es geht nicht darum, ein Gefühl zu besiegen, es geht darum, nicht diesem Gefühl gemäß zu handeln. Und als ich das erkannt habe, habe ich etwas erlebt, was für mich ein unwahrscheinlicher Durchbruch war. Also ein Durchbruch, ich kann euch nicht sagen, wie der mein Leben verändert hat. Nämlich folgendes. Wenn dieses Gefühl der Furcht versucht, mich zu ergreifen, dann stehe ich auf und sage, ich werde mich jetzt entscheiden, nicht dieser Furcht gemäß zu handeln, sondern im Glauben zu handeln, nach dem, was Gott zu mir sagt. Und als ich begonnen habe, diesen Schritt zu tun und nicht nach der Furcht zu handeln, sondern im Glauben zu handeln, hat dieses Gefühl der Furcht seine Kraft über mich verloren. Ich habe viele Erlebnisse, könnte ich euch jetzt erzählen, viele Erlebnisse, wo ich Fürchte total überwunden habe, indem ich verstanden habe, es geht nicht darum, dieses Gefühl zu überwinden, es geht darum, nicht gemäß diesem Gefühl zu handeln und im Glauben zu handeln, und plötzlich hat auch dieses Gefühl seine Macht über mein Leben verloren und dann hatte ich keine Angst mehr. Ich hatte panische Angst vor Hunden, kleinsten Hunden. Als ich mit einem einzigen Schritt diese Hundesfurcht überwunden habe, heute liebe ich Hunde, je größer, desto lieber. Also erstens, wir müssen verstehen, ich gebe euch klare Schlüssel, um diese Fürchte, diese Ängste zu überwinden. Erstens, wir müssen verstehen, dass die Bibel spricht nicht von einem Gefühl, das wir überwinden müssen, sondern dass wir nicht handeln sollen gemäß dem Gefühl. Zweitens, wenn diese Fürchte dämonischen Ursprungs sind, dann kannst du im Glauben widerstehen, diese Autorität hast du. Drittens, meditiere über die Wahrheiten der Bibel. Sinne darüber nach. Zum Beispiel, Kolosser 3, Vers 3 sagt folgendes. Denn ihr seid mit Christus gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3, Vers 3. Schau mal. Hier habe ich eine Uhr. Wir versuchen, die so klein zu machen, wie es sie geht. Okay? Hier ist meine Uhr. Diese Uhr repräsentiert jetzt dein Leben. Okay? Das ist dein Leben. Du hast Angst jetzt vor dem Virus, vor der Zukunft, vor was weiß ich was an, dass alles böse auf dich kommen kann. Jetzt können wir versuchen, diese Ängste zu bekämpfen und was weiß ich alles zu tun. Wir können darüber meditieren, was die Bibel sagt. Hier ist Christus und hier ist Gott. Die Bibel sagt, dass wir sind verborgen, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Siehst du, wo du bist? Schau, du bist mit Christus in Gott versteckt, verborgen. Morgen, wenn du diese Wahrheit im Herzen ergreifst, wenn du darüber meditierst, Moment einmal, ich bin ja völlig sicher. Wenn irgendetwas zu mir kommen will, muss es zuerst durch Gott hindurch und dann durch Christus hindurch und dann kann es mich erst treffen. Aber Reinhard, so viele Dinge erlebe ich ja negativ, weil wir nicht mit dem ganzen Herzen glauben, dass das, was das Wort sagt, durch unseren Unglauben erleben wir nicht dieses Verborgensein. Wenn wir lernen könnten zu meditieren, was es bedeutet, zu meditieren, wow, ich bin mit Christus in Gott verborgen. Mein Leben ist absolut sicher. Wenn wir lernen, über diese Wahrheiten der Bibel zu meditieren und unser Herz zu überzeugen und sie zum wirklichen Glauben zu bringen, dann hat diese Furcht keinen Platz mehr in unserem Leben. Viertens, achte auf dein Herz. Die Bibel sagt im Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn daraus kommt die Quelle des Lebens. Aus ihm geht das Leben heraus. Wie oft müssen wir immer wieder uns bewusst beim Schopf packen und sagen, ich muss auf mein Herz achten. Zum Beispiel, ich schaue keine Nachrichten an. Aber Rainer, wir sollen uns ja informieren. Okay, gut. Ich lese die Nachrichten etwa 3 Minuten pro Tag. Ich gehe auf eine zuverlässige Webseite, da schaue ich mir die Schlagzeilen an, fertig. Mehr interessiert mich gar nicht. Damit ich im Großen und Ganzen weiß, was vor sich geht. Hör zu. Hier ist das Problem. Wenn wir 2 Stunden am Tag uns mit den Nachrichten beschäftigen, was tun wir? Wir öffnen unser Herz für diese Dinge. Wie viele davon sind Wahrheit und wie viele sind Lügen? Das ist die Frage, die uns wahrscheinlich niemand beantworten kann. Aber die Sache ist die, wenn wir uns ständig befassen mit den Dingen, die unser Herz öffnen für Furcht, wisst ihr, was geschehen wird? Die Furcht wird unser Leben zu begangen übernehmen. Warum befassen wir uns nicht mit den guten Nachrichten, dem vollbrachten Werk des Kreuzes? Ich verbringe jeden Tag viel Zeit mit den Nachrichten des vollbrachten Werks des Kreuzes. Ich achte auf mein Herz, ich behüte mein Herz, ich bewahre mein Herz, damit nicht diese Dinge eindringen können, damit die Furcht nicht in meinem Herzen Wurzel ergreifen kann und die Furcht mich mehr im Griff hat als der wahre Glaube. Denn die Furcht ist der Erzfeind des Glaubens. Fünftens, der nächste Punkt. Entscheide dich, im Glauben zu leben. Nachdem Glaube und Furcht nicht im selben Herzen wohnen können, wirst du Furcht aus Glauben überwinden. Wenn wir uns eine Entscheidung treffen, ich werde mein Leben aus Glauben leben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich werde im absoluten kindlichen Gottesvertrauen mein Leben leben und in diesem kindlichen Gottesvertrauen werde ich einfach dem Herrn nachfolgen und ich werde vertrauen, dass mein Leben in seiner Hand ist. Und das ist eine Entscheidung, die du nicht einmal treffen kannst. Jeden Tag triff ich, der Reinhard Hirtler, die neue Entscheidung. Ich werde heute im Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes leben. Hör zu, ich gebe dir so nur ein Erlebnis, was ich heute erlebt habe. Heute bei mir. In diese Klinik, wo ich gehe, um eine Haartransplantation zu machen. Bald werde ich wieder schön dichtes Haar haben. Da wird sich meine Frau freuen. Dieser Arzt hat gesagt, du brauchst eine Untersuchung für dein Herz, damit das wir machen können. Und dann, ich habe ein Hotel gebucht, weil das ist ein paar Stunden Autofahrt von mir hier in Sao Paulo. Und ich fahre da nächste Woche dann hin. Dann müssen wir im Hotel übernachten. Nächsten Tag den ganzen Tag in der Klinik. Dann übernachten wir im Hotel, dann fahren wir zurück. Ich habe das Hotel gebucht. Alles perfekt, alles wunderbar gefunden. Und dann hat mir dieses Hotel mitgeteilt, dass ich aber das Hotel nicht betreten darf ohne Schutzmaske. Ohne Maske. Das Hotel ist zwar offen, es gibt zwar das Frühstücksbuffet nicht, Frühstück wird ins Zimmer gebracht, aber ohne Schutzmaske komme ich nicht ins Hotel, das haben sie mir gesagt. Jetzt habe ich gesagt zu meiner Frau, Liebling, haben wir eine Maske? Ja, wir haben keine 2 Masken, sie kommt hier mit mir mit, sie fährt dann mit mir hin dort, wir haben keine 2 Masken. Ich ging in die Apotheke, wir leben in einer Stadt mit 22 Millionen Einwohnern, fast, knapp 22 Millionen, Sao Paulo. Ich ging in die erste Drogerie, in die erste Apotheke. Ich hätte gerne bitte Masken, 2 Masken. Die Dame sagt, Masken gibt es keine. Die sind ausverkauft. In der ganzen Stadt findest du keine Maske. Wir haben die Informationen gehabt, dass sie, es gibt keine. Es kriegst du keine, sind ausverkauft. Ich bin raus aus der Drogerie. Was tue ich jetzt? Keine Maske, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich den Termin absagen, jetzt kann ich meine Transplantation nicht machen. Die hat mir der Herr mir geschenkt und. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin raus aus der Drogerie und ich habe gesagt, Herr, danke. Danke. Ich habe keine Furcht in mein Herz lassen. Ich habe keinen Unglauben in mein Herz lassen. Ich habe gesagt, Herr, danke, danke, danke, danke, danke. Ich danke dir so, die Operation wird super werden. Ich werde schönes Haar wieder haben, dichtes Haar, bis ihr, meine lieben Freunde, mich in Deutschland seht. Wer weiß, wie schön mein Haar bis dahin schon wieder ist. Ich habe gesagt, Herr, danke für die Masken. Danke, danke für die Masken. Fertig, aus. Das war's. Ich habe einfach mein Herz geschlossen vor Furcht und habe einfach Danke gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass die Worte, die mehr aus dem Leben eines Christen im Neuen Bund kommen müssen, als alle anderen Worte sind, danke Jesus, danke Jesus. Von der Früh bis am Abend sage ich, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Es ist vollbracht. Und ich sage, danke Jesus. Wir brachten unseren Jungen dann zur Arbeit, unseren neuen Jungen, den wir adoptiert haben. Und die Debbie brauchte dann noch ein paar Lebensmittel. Und als die Debbie dann hineinging ins Lebensmittelgeschäft, direkt daneben war eine Apotheke. Und ich sagte zu Debbie, ich laufe mal da hinein. Ich ging hinein und ich sagte, ich hätte bitte eine Maske. Und die Apothekerin sagte ganz das Gleiche wie in der anderen Apotheke. Die sagt, es gibt keine Masken. Es gibt keine, absolut keine verkäufliche Masken irgendwo in dieser Stadt. Sag ich, okay, danke. Und dann sagte sie, wofür brauchen Sie diese und wie viel? Und sie sagte Folgendes. Ich sage, ja, ich muss nächste Woche verreisen, etwas in der Nähe von hier, und ich komme ohne Maske nicht ins Hotel. Und die Dame sagte, Moment mal, wie viel brauchen Sie? Ja, absolut, ich brauche eine für mich und für meine Frau. Die Dame sagte, es gibt zwar keine verkäufliche Maske in dieser Stadt, aber wir haben Masken, die wir tragen müssen, hier, jeden Tag, die hier verkaufen, die in der Apotheke arbeiten. Hier haben Sie zwei neue von uns. Ich habe gesagt, danke. Ich ging aus der Apotheke rauf, habe das geliebt, hier sind unsere zwei Masken. Hör zu, meine Freunde. Wenn wir Furcht haben, was tun wir? Wir handeln irrational, wir kämpfen gegen die Furcht, wir treten in Panik ein, unser Herz verschließt sich für den Glauben. Und dann plötzlich leben wir in dieser Furcht, die ein so großer Erzfeind des Glaubens ist. Und wir können nicht mehr in einfachem, kindlichem Vertrauen an Jesus und an sein vollbrachtes Werk unser Leben leben. Den zweiten Erzfeind, den werde ich hier nicht besprechen, der kommt am Montag in der Live-Sendung um 15.30 Uhr. Dann werden wir über den zweiten Erzfeind reden, wie wir den überwinden können und wie wir in dem Sieg leben können. Also meditiere über die Wahrheiten des Wortes Gottes. Widerstehe dem Feind. Erkenne und verstehe, dass wenn die Bibel sagt, fürchtet euch nicht, redet die Bibel nicht davon, dass wir nicht das Gefühl der Furcht erleben dürfen, sondern sie redet davon, dass wir nicht handeln dürfen, gemäß dem, was wir jetzt fühlen. Dass wir jetzt nicht Handlungen treffen nach dem, was wir spüren, sondern einfach uns entscheiden, im Glauben an das, was Christus am Kreuz für uns getan hat, zu handeln. Und wenn wir da lernen, darüber zu meditieren, unser Herz zu achten, aufzupassen auf unser Herz. Wenn Furcht versucht, in dein Herz einzutreten, schalte das ab. Mach das zu. Triff die Entscheidung und sag, ich schließe jetzt mein Herz gegen diese Furcht, weil ich bin eine Person, die aus dem Glauben lebe. Herr Jesus, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. Herr, wir danken dir für die tollen Freunde in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Alle Leute, die Deutsch sprechen und diese Worte hören. Heiliger Geist, wirk du sie in ihrem Herzen auf eine tiefe Art und Weise, wie du es nur tun kannst. Heiliger Geist, bring du viel Frucht von diesem Wort her. Herr, wir danken dir, dass du der Sieger bist, den Feind besiegt hast und dass deine Kinder aufstehen werden. Und ich spüre, wie der Herr mir ein Wort gerade gibt, ein Wort speziell für den deutschsprachigen Raum. Ich sehe, wie der Herr etwas ganz Außergewöhnliches dabei ist zu tun. Ich sehe, wie der deutschsprachige Raum in Europa danach sich gesehnt hat, wirklich gesehnt hat, ein siegreiches und überwindendes Christenleben zu leben. Und ich sehe, wie so viel Schutt und Asche ist. Überall ist Schutt und Asche. Auch unter den Christen. Viele Christen fühlen sich verletzt, missverstanden. Die fühlen sich verlassen. Ich spüre auch, wie der Herr sagen möchte, viele meiner Kinder fühlen sich von mir verlassen. Und ich sehe, da ist Schutt und Asche, Schutt und Asche, Schutt und Asche, Schutt und Asche und Scherben. Und dann sehe ich, wie ich aus dieser Schutt und Asche heraus, so wie der Phönix aus der Asche, aus dieser Schutt und Asche heraus steht eine Gemeinde, die stark und die siegreich ist und die völlig auf den Herrn vertraut. Und der Herr möchte Europa sagen, und vor allem dem deutschsprachigen Raum in Europa, möchte der Herr sagen, eine Gemeinde ist dabei aufzustehen. die mitten aus der Schutt und Asche aufsteht, eine siegreiche Gemeinde, eine Gemeinde, die geläutert wurde durch viele Dinge, die sie durchgegangen ist, eine Gemeinde, die im kindlichen Glauben auf das vertraut, was ich bereits vollbracht habe und ich gesagt habe und ich gesprochen habe. Und ich sehe, wie in den nächsten Monaten im deutschsprachigen Raum Europa Verbindungen und Verknüpfungen kommen, die übernatürlich sind. Ich sehe, wie jetzt in den nächsten, bereits in den nächsten Wochen, und aber auch in den nächsten Monaten, aber bereits in den nächsten Wochen, ich sehe, wie übernatürlich Verknüpfungen kommen, wie Gott Netzwerke schenken wird, die nicht von Menschen geschaffen wurden, so wie sie in Vergangenheit gewesen sind, sondern die von Gott geschaffen wurden. Ich sehe, wie Heilige Geist Verknüpfungen und Verbindungen kommen im deutschsprachigen Raum. Die werden sich plötzlich so verknüpfen und so vereinigen, die werden zueinander finden, ohne dass sie einander gesucht haben. Es werden Heilige Geistverbindungen sein. Und diese Heilige Geistverbindungen und Verknüpfungen, die werden so eine starke Einheit hervorbringen. Es wird nicht eine Einheit sein, die versucht wurde, bereits von vielen Pastoren und vielen Leitern und vielen Christen zu erwirken. Es wird nicht so eine Einheit sein. Es wird eine Einheit des Heiligen Geistes sein, die gewirkt wird auf eine übernatürliche Art und Weise vom Geist Gottes her. Und in dieser Einheit plötzlich werden die Kinder Gottes im deutschsprachigen Raum die gleichen Dinge vom Himmel her hören. Es werden plötzlich die gleichen Leute die gleichen Träume haben und daher wird die verbinden und daher wird die verknüpfen. Und aus dieser neuen Einheit, die entsteht, da wird ein kräftiges, mächtiges, kraftvolles Volk Gottes aufstehen. Verbunden in Einheit, nicht verbunden durch Namen, nicht verbunden durch Denomination und nicht verbunden von menschlichen Leitern, sondern verbunden vom Heiligen Geist alleine. Und die werden aufstehen und die werden gemeinsam große Dinge im deutschsprachigen Raum verbringen. Ich sehe tausende Bekehrungen, zigtausende Bekehrungen im deutschsprachigen Raum. Und der Herr möchte sagen, macht euch bereit. Macht euch bereit für die Ernte. Viele, viele Christen sind enttäuscht. Ich spüre in meinem Herzen so stark, viele Menschen im deutschsprachigen Raum sind zutiefst enttäuscht. Aber der Herr sagt, schüttel die Enttäuschung ab und mach dich bereit für die Ernte. Mach dich bereit, dass ich dich verwenden kann in der Ernte. Vertrau mir, gib die mir hin. Lass los die Dinge, die dich zurückgehalten haben. Lass sie jetzt einfach los. Mach dich bereit für die Ernte. Ich sehe, wie Leute aufstehen werden, die selbst nicht geglaubt haben, dass sie jemals vom Herrn großartig verwendet werden konnten. Aber die haben einen tiefen Schrei in ihrem Herzen, genau jetzt, wo ich dieses Wort weitergebe. Da wird es in deinem Herzen zu brennen beginnen. Ich sehe, wie Flammen, die im Herzen sind, ganz klein, im ganzen deutschsprachigen Raum, sehe ich viele kleine Flämmchen, viele, viele kleine Feuerflämmchen im Herzen von tausenden Christen. Das sind nicht große, lodernde Feuer. Das sind ganz kleine Flämmchen. Das sind Christen, die noch ein kleines Flämmchen sich bewahrt haben und die gesagt haben, Jesus, ich glaube so nicht mehr, dass du großartig mich verwenden kannst, aber wenn du was tun kannst durch mich, dann hier bin ich, verwende mich. Und dieser einfache Herzensschrei der Hingabe von Herrn verwendet zu werden, diese wird diese kleinen Flämmchen mit anderen kleinen Flämmchen verbinden und es wird zu einem lodernden Feuer werden im deutschsprachigen Raum und die Erweckung des Feuers Gottes wird brennen und eine Ernte von vielen, vielen, vielen, vielen Menschen wird uns gegeben werden. Heiliger Geist, wir sagen ja. Wenn das in deinem Herzen brennt, wenn du in deinem Herzen dieses Flämmchen spürst und sagst, hey Jesus, wenn du mich verwenden kannst, dann nimm mich doch, ich gebe mir nicht hin. Dann mach einfach jetzt dieses Gebet der Hingabe. Sag einfach, Herr, hier heb deine Hände auf, wenn du möchtest, oder leg sie auf deine Brust, wie ich es so gerne mache. Sag einfach, Herr, hier bin ich. Wenn du mich verwenden kannst, dann verwende mich. Nimm mich her für diese Ernte. Freunde, ich bin ein ganz simpler, einfacher Österreicher. Ein einfacher Österreicher, durch den der Herr Tausende und Tausende und Tausende und Tausende zu sich führen konnte, erretten konnte und heilen konnte. Wenn er es durch mich tun kann, dann kann er es durch dich tun. Geben wir ihm unser Herz und sagen wir Ja zu der Ernte, die vor uns steht. Herzlichen Dank, lieber Gunther. Herzlichen Dank auch für die Verbindung mit dir. Liebe Christiane, liebe Dina, lieber Gerd, lieber Ralf, alle tollen Leute in Liechtenstein, all die anderen tollen Freunde in Deutschland, Die Gemeinde in Berlin, oh, wie habe ich Sehnsucht, bei euch zu sein. Meine lieben Freunde aus Berlin, mein lieber Wolfgang Magis, wie oft habe ich für dich gebetet und bete ich immer wieder für dich, dass das, was der Herr dir in dein Herz gelegt hat, betrifft die Offenbarung des Heiligen Geistes, dass das in Deutschland nicht nur erlebt wird, sondern dass du auch noch teilhaben wirst daran. Ich weiß nicht, ob du diese Botschaft überhaupt sehen wirst, mein lieber Wolfgang, aber irgendwie wird der Herr zu dir ins Herz sprechen. Der Herr wird große Dinge tun und wir stehen kurz davor, gemeinsam mit dem Herrn die großen Dinge im deutschsprachigen Raum zu erleben. Lass nicht los von dem, was Gott dir gesagt hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns am Montag 15.30 Uhr und 19 Uhr, Dienstag 15.30 Uhr und 19 Uhr, Mittwoch 15.30 Uhr und 19 Uhr, dann live. Und bald werde ich physisch wieder bei euch in Österreich und in Deutschland sein. Tschüss.